deinen Hoffnungen und Wünschen und lauf im Grunde vor mir selbst davon. Liegt zwischen dir und mir auch bald ein Ozean. Die Flucht ins Irgendwo führt nirgends hin. Mein Gefühl sagt, ich gehöre zu dir. Doch mein Verstand sagt mir, es kann nicht sein. Meine Träume unerfüllbar sind. Ich bin verloren, wenn du bist. Ich reiß mich los von allem, was mir wichtig ist. Im Dunkeln, und wollte ich wär für deine Tränen blind.